wir vom Kollektiv Orangutang haben ein Buch herausgebracht. Davor haben wir eine Konferenz gemacht, die hat sich mit Solidarität und Kooperation beschäftigt und ist so der Versuch, aus unserem Geografiestudium heraus, aus unserem Interesse für Lateinamerika, unserem kürzeren oder längeren Aufenthalten dort vor Ort, daran anzuknüpfen und über die Uni hinaus aktiv zu bleiben und sagen wir mal, kritische universitäre Arbeit mit Aktivismus zu verbinden. Und eben auch so diesen Geografieansatz, eher so die Praxis vielleicht vor die Theorie zu stellen, dem nachzugehen. Und da haben wir eben diese Konferenz veranstaltet, 2010 in Tübingen war das, wo ich studiert habe in der Matze. Und dann haben wir das Buch herausgebracht, das ihr da hinten auch näher anschauen könnt. Und in dem Buch schon haben wir versucht, so ein relativ breites Spektrum aufzuziehen um Solidarität und Kooperation. Also von Hausbesetzungen über solidarische Ökonomie, Videoaktivismus, urbane Landwirtschaft in allen seinen Facetten, Street Art und eben auch theoretische Reflexion. Und immer im Versuch, sowohl Theorie und Praxis zu vereinen, als auch irgendwie Europa und Lateinamerika auf dieser Ebene irgendwie versuchen, wo kann man anknüpfen, wo gibt es irgendwie Möglichkeiten des gegenseitigen Austauschs und eben ausgehend davon auch so eine Bildungs- und Vernetzungsarbeit anzuregen. Das ist so ein bisschen die Geschichte. Und in diesem Buch schon gab es einen Artikel zu Vivien Bien, auf das ich nachher noch eingehen werde, in der Kartierung solidarischer Ökonomie. Und wir haben uns auch schon teilweise mit den Iconoclasistas beschäftigt, einem kritisch-kollektiven Kartierungsgruppe aus Buenos Aires in Argentinien. Und dann sind wir schon beim Thema, nämlich der Kartografie. Jetzt muss ich aufpassen, wir haben heute einen richtigen Kartografen hier im Publikum hocken, deswegen versuche ich jetzt alles richtig zu sagen. Ich werde versuchen, die Kartografie aus dem Perspektiv oder die Kartografie sozusagen mit Macht hier ein bisschen zu analysieren. Ich beginne mit diesem Zitat von Harley: Macht wird auf die Kartografie ausgeübt, doch Macht wird auch mit der Kartografie ausgeübt. Ich verstehe das Zitat folgendermaßen: Dass einerseits gibt es ein direktes Machtverhältnis des Kartenbesitzen, und zwar, wenn man sich fragt, für wen wurden Karten gemacht? Also in den Anfängen oder bis heute gibt es eben Leute, die können Karten für sich machen lassen, und am Anfang konnten nur ganz, ganz wenige Leute das, und es war sozusagen ein sehr exklusives und machtvolles, wertvolles Instrument, um irgendwie Territorien zu überwachen, Gebiete zu kontrollieren und eben auch Kontrolle und Einflusssphäre auszuweiten. Yves Lacoste würde dazu wahrscheinlich sagen, Geografie, oder in dem Fall Kartografie, dient nur dazu, Krieg zu machen. So, als kleiner Einstieg. Als nächstes ist natürlich die Frage, wenn ich sage indirekt und direkt mit Machtverhältnissen, gibt es eben auch die Möglichkeit, dass der Kartograf, der die Karte macht, eben indirekt Macht ausübt, indem er eben bewusst oder unbewusst sozusagen der Mächtige ist. Der vorgibt, aus welcher Perspektive heraus die Karte gemacht wird und was in die Karte reinkommt und was nicht. Hier, das ist eine Karte aus dem Mittelalter. Also Karten gibt es schon ganz, ganz lang, ein paar tausend Jahre. Und es ist so eine der ersten, oder so ist ein Ursprung, es gibt schon früher, aus babylonischen Zeiten gab es schon Karten. Aber hier einfach eine Karte aus dem Mittelalter, wo man sieht, er setzt einfach Jerusalem in die Mitte als Statement davon, was im Zentrum steht, und zeigt natürlich, aus welcher Perspektive heraus der Kartograf diese Karte gemacht hat. Das ist natürlich ein ganz zentrales Element, wenn man Karten betrachtet, die Perspektive des Kartografen. Das nächste sind sozusagen kartografische Elemente und Werkzeuge, wie zum Beispiel die Simplifizierung und Generalisierung. Also in der Karte wird natürlich immer, in der Weltkarte, einfach die ganze Welt auf einem DIN A4-Blatt dargestellt, da muss man natürlich viel generalisieren oder vereinfachen. Und dabei fallen natürlich bestimmte Sachen weg. Und das entscheidet natürlich auch wiederum der Kartograf oder der den Auftrag gibt. Ein ganz entscheidendes Handwerkszeug der Kartografie oder Element sind die Projektionen. Die Erde ist dreidimensional, und wenn man versucht, etwas Dreidimensionales zweidimensional darzustellen, dann muss man eine Projektion anwenden. Es gibt verschiedene Methoden der Projektion, verschiedene Formen, doch jedoch alle Projektionen verzerren. Und wie und was sie verzerren, bestimmt dann sozusagen der Kartograf. Ein Beispiel für eine Verzerrung, vielleicht nochmal das mit dem Aufspann, ihr kennt alle den Dirke-Atlas, da ist es auch mal so schön aufgezeigt worden, wie man den so aufspannt. Und wenn man eben projiziert, verzerrt man, Und die gängigste, eine der gängigsten Projektionen ist die Mercator-Projektion, in der die Weltkarten dargestellt werden. In diesen Projektionen werden die Flächen in Polnähe größer dargestellt als in echt und die Flächen in Äquatornähe kleiner als in echt. Ich sage es alles richtig. Und das führt eben dazu, dass eben die Industrieländer, weil sie in Polnähe sind, größer dargestellt sind, als sie in echt sind und die Länder des Südens eher kleiner dargestellt sind. Was natürlich den Industrieländern, könnte man sagen, auch gelegen kommt, weil sie sozusagen wichtiger und größer erscheinen im Vergleich zu den anderen Ländern oder Kontinenten. Hier haben wir nochmal Grönland und Lateinamerika eingekringelt. Man merkt sich ungefähr das Größenverhältnis. Dann schauen wir auf die nächste Projektion, eine Fuller-Projektion und sehen dann, das hier ist Grönland, das hier ist Lateinamerika. Lateinamerika ist 9-mal so groß wie Grönland, jedoch auf den meisten Karten erscheint Grönland ja, genauso groß wie nicht, fast sogar größer. Das ist eine Fuller-Projektion, die, wenn ich es richtig sage, die einerseits, genau, die ist flächentreu, deswegen eben sieht man, wie groß Lateinamerika und wie groß Grönland im Vergleich sind und hat auch keine oben und unten oder versucht zumindest keine perspektive Position einzunehmen und sagt, okay, es gibt einfach kein oben und unten auf meiner Karte. Doch diese Karte hat auch, wenn sie versucht, manches anders darzustellen, hat sie eine Merkmale, die alle Karten heutzutage aufweisen oder fast alle Karten, und das sind Längen- und Breitengrade. Der nullte Längengrad zum Beispiel geht durch Greenwich in England, obwohl er erst nach England bin, also nach dieser Stadt Greenwich in England benannt, obwohl er auch durch Accra in Ghana geht, was nach heutiger Sicht natürlich nicht unbedingt Sinn macht, weil Accra einiges bedeutender ist. Zeigt natürlich, wer das bestimmt hat, wer zum Beispiel bestimmt hat, was ein Längenbreitengrad ist und wo der durchfließt. Und gerade diese Vereinheitlichung von Karten, sagen, okay, wir können den ganzen Erdball mit einem Gitternetz durchspannen oder überspannen, hat dazu geführt, dass andere Formen der Kartografie verdrängt wurden. Und es gab andere Karten früher. Es gab solche Seekarten auf den Marshall Islands, die eben ja, ganz, ganz anders funktioniert haben als das, was wir uns heute vorstellen, wenn wir von einer Karte reden. Oder auch zum Beispiel die Songlines in Australien, das eben gesungene Karten sind anhand von Mythen, in dem Fall ein Krokodil, eine Geschichte, die mit diesem Mythos verbunden ist, oder mit dieser Geschichte, die sich immer wieder erzählt wird und die eben gesungen wird und damit einen Weg von A nach B beschreibt, wenn ich das richtig verstanden habe. Sind es eben gesungene Karten. Genau, das war so ein bisschen versucht, der Einstieg über Karten allgemein, was Karten sind, was für Formen von Karten es gibt und wie die hergestellt werden, mit welchen Werkzeugen. Und was so das, ja vielleicht Zusammenfassung von dieser Einleitung wäre, sind, dass Karten sind Konstrukte, sie sind konstruiert und sie sind eben von irgendjemandem gemacht zu irgendeinem Zweck. Und ja, wenn man sich das fragt oder diese Frage sich stellt, dann ist man schon mitten in einer kritischen Kartografie angelangt, die eben ausgehend von einer inhaltlichen Kritik herkömmlicher Karten und deren Repräsentationen versucht, Karten zu dekonstruieren. Und es gibt meiner Meinung nach da sozusagen zwei Strömungen, oder wenn man es unterscheiden will, zwei verschiedene Arten der kritischen Kartografie. Das eine ist die kritische Kartografie als Reflexion dessen, was schon geschehen ist, und sagen, okay, ich betrachte Karten und Kartografie kritisch. Das ist eher sozusagen eine universitäre Textarbeit, würde ich das nennen. Und das andere ist kritische Kartografie als wirklich eine Produktion alternativer Karten. Also zu wissen, okay, ich sehe, wie Karten hergestellt wurden, und es gibt diese Formen von Karten, aber okay, ich möchte andere Karten produzieren. Alternative Karten. Und diese alternativen Karten habe ich jetzt mal versucht, anhand von drei Aspekten zu unterteilen. Das wären einerseits Karten, die aus einer anderen Perspektive gestaltet werden, Karten, die andere Inhalte aufweisen und Karten, die andere Verwendungszwecke haben. Das eine wären zum Beispiel, das Foto ist ziemlich unpassend, fällt mir gerade auf, sind, soll man dann sagen, okay, es gibt partizipative Karten. Normalerweise ist der Prozess des Kartierens macht eine Person, klassischerweise, wir haben es vorher gesehen, der Kartograf am Zeichenbrett. Es gibt natürlich kollektive Kartierungen. Und hier zum Beispiel, was ziemlich gängiges heutzutage, was die meisten von euch kennen, sind einfach Kartierungen auf Google Maps. Oder ich habe hier eine Karte, die ich einfach mal rumgehe. Das ist ein Kinderstadtplan von Potsdam, an dem ganz viele verschiedene Kinder mitgewirkt haben. Und der einfach nicht von Ort nicht einer sich hingestellt hat und gesagt, hey Kinder, so ist euer Potsdam, sondern es gibt einfach eine mit verschiedenen Kindergruppen gemeinsam wurde diese Karte erstellt und sozusagen ist ein Ergebnis eines kollektiven Prozesses. Und was wir hier sehen, Mundraub, ist eine Kartierung überschüssiger Obstbäume, Nusssträucher, sämtliche essbaren Naturprodukte. Und es ist eine Karte, die ganz Deutschland, ich weiß nicht, diese Google Maps Kartierung kann sozusagen, ist eigentlich weltweit anwendbar und kartiert sozusagen diese, sagen wir mal zum Beispiel Apfelbäume, die nicht abgeerntet werden und die dementsprechend mit der Aufforderung, diese doch zu ernten, zu weiter zu verarbeiten. Und wenn man die Abundance-Bewegung in England sich anschaut, wenn man einen Schritt weiter gehen, sagt, okay, wir tun das für Community, für nachbarschaftliche Netzwerke weiterverarbeiten, an Suppenküchen weitergeben und so weiter. Wenn das mehr interessiert, ist auch in unserem, genau, in unserem Buch haben wir dazu eine Bewegung, zu einem Artikel zu dieser Abundance-Bewegung in England, die auf unserer Homepage auch so zum Lesen, zum frei runterladen vorhanden ist auf Englisch. Das ist jetzt ein Beispiel für eine kollektive Kartierung, die gerade heutzutage, denke ich, sehr aktuell ist mit irgendwelchen iPhones, wo man das sozusagen tagtäglich fortführen kann, diese Kartierung. Das ist jetzt eine Kartierung, leider sieht man es nicht so toll, glaube ich, hier, nee, aber das ist eine Kartierung eben nicht auf Google Maps Basis, sondern auf OpenStreetMap Basis, wie wir Bien vorher schon erwähnt haben, eine Kartierung solidarischer Ökonomie oder solidarischer Lebensweisen, wo vom Umsonstladen über freie Badestellen, über Fokus, Autostoppplätze, weiß ich nicht was, wie weit man das eben fassen will, dieses Konzept der solidarischen Ökonomie, alles kartiert wird. Genau, also einfach von jedem, der sich dort einloggt und das kapiert, wie man das kartiert und sich da kurz einarbeitet, kann eben dort seinen Punkt, der ihm wichtig erscheint, was ein solidarisch-ökonomischer Punkt in seiner Stadt ist, kartieren. Diese Karte, wie jetzt gehört, weil es schon ein bisschen Übergang ist, schon mehr als die Karte davor, meiner Meinung nach, von sozusagen, sie ist einerseits kollektiv erstellt, jedoch hat sie auch einen anderen Inhalt. Das sind sozusagen in meinen Augen kritische Karten, würde ich sie nennen. Die eben Karten sind, die andere Inhalte aufweisen, als jetzt Standardkarten, also jetzt ein normaler Stadtplan zum Beispiel, oder die einfach normale Google Maps, wenn ich es aufmache, und sozusagen ein Medium für eine politische Aussage. Da hätten wir jetzt die Karte, wie wir vorher diesen ganzen Stress gemacht haben, eben hin und her, mit dem Computer, die ich jetzt leider nicht zeigen kann. Ich würde vielleicht einfach vorstellen, ich stelle den Link auf unsere Homepage, wo ihr ganz viele Links findet zu den Karten, die wir heute zeigen, und es ist eine Flash-Präsentation, die sozusagen die Toten im Irakkrieg zeigt und es ziemlich schön eine Karte darstellt. Aber eine andere Karte haben wir Gott sei Dank hier, genau, zur Satz dafür sozusagen eine Klasse in meinen Augen. Eine klassische kritische Karte. Diese Karte zeigt die geopolitische Situation zwischen Marokko und Spanien in all seiner Komplexität, von Gefängnissen über Indymedia-Punkten, Tomatenplantagen, Überwachungskamerainstallationen, Grenzkontrollen, gezogene Zäune unter Wasser und was auch immer. All diese Dinge, genau, werden auf dieser Karte versucht zu fassen, und es ist eine politische Karte, eine kritische Karte, die sich mit diesem Kontext, der dort oder mit dieser Situation kritisch auseinandersetzt und ja, auch deswegen allein schon zeigt, da eben Marokko oben ist und Spanien unten, was vielleicht erstmal ein bisschen verwirrend ist, weil man es ja immer andersrum sieht. Ja, das ist jetzt ein Beispiel für eine kritische Karte, wie ich die zu bezeichnen würde. Jetzt schauen wir mal, wo waren wir vorher? Und hier ein Beispiel aus Deutschland für eine kritische Karte zeichnen würde, Aktionskarte Castor 2011, die eben die Situation im Wendland zeigt, mit ja, sowohl den eben zeigt einfach, hey, wir haben uns hingesetzt und uns überlegt oder einfach aus den letzten Jahren Erfahrungen gesammelt, wo hat die Polizei ihre Infrastruktur, wo hat die Atomindustrie ihre verschiedenen Punkte. Und ich weiß nicht, wie sie entstanden ist, aber ich sehe sie eher noch als eine kritische Karte, weil sie sozusagen eher zeigt, hey, wir sind informiert, wir sind viele, wir wissen, wie die Sachen ablaufen. Vielmehr als jetzt ein Handwerkszeug, so wirklich damit vor Ort bessere Fluchtwege oder Aktionspunkte für irgendwelche Sabotageaktionen oder was auch immer zu haben, ist das ja eher ja, eher ein Bild, würde ich sagen, als eine Karte. Also es ist eher Information als wirklich Handwerkszeug. Und genau, bei diesem Handwerkszeug, das wäre dann eben die nächste Kategorie von Karten, was wir jetzt eben kollektive kritische Karten nennen. Nicht Karsten, sind die Geografen verwirrt, nee, Karten. Es sind Karten, die aus einer anderen Perspektive, mit anderen Inhalten und auch mit anderen Verwendungszwecken beladen sind. Also andere Perspektiven haben wir schon versucht aufzuzeigen. Wären zum Beispiel kollektive Karten, wie es auch eben diese Kinderkarte aus Potsdam ist. Andere Inhalte wären eben ja, politisch kritische Karten. Und aber das Wichtige ist bei diesen Karten auch, dass sie eben auch andere Verwendungszwecke haben und eben Werkzeuge für die politische Praxis sind. Und ganz besonders im Kontext von sozialen Bewegungen, wie wir es euch jetzt gleich auch am Beispiel von Lateinamerika zeigen werden. Und man könnte die auch widerständige Karten nennen oder eben Countermapping wird das auch genannt. Ich möchte hier so kurz zwei Beispiele zeigen, wo man unten die Handbücher dazu sieht. Einmal das Mapeo Colectivo aus Buenos Aires und das andere Mal die Cartografia Social aus Brasilien. Genau, den Trailer haben wir auch nicht ohne Internet, aber einfach nur zu zeigen, wie wichtig diese Bewegung des kollektiven kritischen Kartierens in Lateinamerika ist. Einfach zu sagen, es gab letztes Jahr zum Beispiel in Rio einen Workshop über eine Woche dazu, bei dem Vertreter aus Kolumbien, Argentinien und Brasilien eben zusammengekommen sind, hauptsächlich junge Leute, die im Rio im Kontext der WM 2014 und Olympiade 2016 versucht haben, die Favela-Räumungen, unter anderem eben alle diese Prozesse der neoliberalen Stadtumgestaltung eben kartografisch festzuhalten vor Ort. Inspiriert ist es in Lateinamerika doch, also insbesondere würde ich jetzt sagen, diese junge, sondern auch künstlerisch ansprechende Bewegung, eben von den Iconoclastistas aus Buenos Aires, die unter anderem diese Karte gemacht haben. Und jetzt hier nicht besonders gut sehen kann, ich gebe es einmal rum, bitte nicht einstecken, ich habe nur die eine. Das ist eine sehr spannende Karte, vielleicht auch für den Kontext. Ja, für den deutschen Kontext, denn es handelt sich um eine Karte zur Gentrifizierung in Barcelona. Also es kommt eigentlich aus Argentinien, aber machen ab und zu auch mal Ausflüge woanders hin. Und es ist eine Karte, die eben unter anderem, wo eben die Bevölkerung dieses Barrios, dieses Stadtviertels zusammengezogen wurde und Workshops organisiert wurden, in denen sie anmerken konnten, was sie besonders stört und was sie sich wünschen. Und sie eben dann in dieser Karte eingeflossen sind, unter anderem zu hohe Mietpreisen, zu viel Konsum, der auf Touristen ausgerichtet ist, zu wenig Bushaltestellen, zu wenig billiger Wohnraum. Genau, ich würde sagen, eine gentrifizierungskritische Karte, die hier in Barcelona entstanden ist. Oder eben diese Karte zum Beispiel aus Argentinien und Chile, bei der wir eben, also hier auf der Seite Argentinien, hier Chile, hier die Bagger, sind zum Beispiel die ganzen Abbaugebiete. Das ist eine Karte, die sich kritisch mit Megaminerie, also Mega Bergbauprojekten beschäftigt und eben zeigt, wo es überall diese Bergbauprojekte gibt in Argentinien und in Chile und dann eben aber auch aufzeigt, wo die Proteste dagegen stattfinden. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, eben beides aufzuzeigen, zu sagen, okay, es ist kritisch, sehen wir eben, was dort alles geschieht, aber eben auch, das ist einfach auch ein Projekt, ein Produkt eines kollektiven Prozesses, bei einer Workshop-Reihe, weiß nicht wie viele, ich denke fast 10 Workshops wahrscheinlich, in den verschiedenen Städten Argentiniens, in denen eben mit den Aktivisten sich zusammengesetzt wurde, Informationen gesammelt wurde und dann am Ende diese Karte entstanden ist. Genau. Und hier jetzt noch abschließend von mir zeige ich was für der Cartografia Social aus Brasilien. Bei dem Projekt geht es darum, eine eigenständige kartografische Erfassung von Lebensräumen, von ja, subalternen Lebensräumen, marginalisierten Lebensräumen zu schaffen. Und ich verstehe es als ein Instrument, um die örtlichen sozialen Bewegungen zu stärken. Das ist ein Projekt, das ausgeht von der Universität in Manaus. Ich gebe einfach mal. Genau, sehr gut. Genau, gebe da mal drei davon rum. Da geht es darum, eben der lokalen Sozial-, also genau, also die These, die hinter diesem Projekt steht, ist, dass lokale soziale Bewegungen eine Äußerung einer Kollektividentität sind, die sich aufgrund einer bestimmten sozialen Situation in einem bestimmten Territorium bildet. Und die spezifische Beziehung zum Territorium ist das Fundament der Kollektividentität, die erforderlich ist, um damit eine lokale soziale Bewegung entstehen kann. Und der Sinn dieses Projektes besteht darin, die Kraft, die in diesem differenzierten Prozess der Territoriumsbestimmung durch diese Kartierung entsteht. und sie verstehen somit als ein Instrument im Kampf zur sozialen Selbstbestimmung. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel Fascinalensis, das sind Almendebauern, würde ich es mal nennen, also gemeinschaftlich wirtschaftende Bauern in Südbrasilien, die eben, wenn man so im öffentlichen Diskurs, in der Öffentlichkeit so nicht wahrgenommen werden erstmal, obwohl sie schon ein paar Jahrhunderte diese Lebensform haben, aber die eben sozusagen nicht ungefähr dem aktuellen brasilianischen Mainstream entspricht, haben sie große Probleme, ihr Land zu behaupten. Und deswegen beginnt sich dort ein Prozess im Gange, dass hier eine soziale Bewegung entsteht. Und die Leute von der Uni in Curitiba machen eben genau mit Unterstützung der Uni aus Manaus diese Workshop gemeinsam mit der sozialen Bewegung. Werden eben Karten erstellt, Karten gemalt von den Bauern. Sie malen ihr Territorium auf, diskutieren, was dort wichtig ist, was nicht, was bestimmt unser Territorium. Das ist so die entscheidende Frage in diesen Workshops. Was macht unser Territorium aus? Und dann werden eben Symbole gemalt von Leuten. Also für uns ist wichtig eben unsere Matebäume, unsere Heilkräuter, unsere Kühe, unsere Heilpraktiken, unsere landwirtschaftlichen Nutzflächen, unsere Kühe, was auch immer den Leuten wichtig ist, was sozusagen Teil ihrer Identität ist, ihrer lokalen Identität, wird dort in diese Karte aufgenommen. Und das Produkt am Ende sieht dann so aus wie das, was hier gerade rumgezeigt wird. Oder für die, die es nicht in der Hand haben, zeige ich euch das kurz. Also genau hier vielleicht, also hier Fascinalens, also diese Almendebauern, da geht es um Glauben, um traditionelles Wissen und Heilpraktiken zum Beispiel in dieser Ausgabe. Es gibt dort inzwischen über 50 auf jeden Fall von diesen Heften, zu verschiedenen sozialen Bewegungen. Also nicht nur Bauern, sondern auch Lesben- und Schwulenbewegungen aus Belém, die Müllsammler, die Fischer, wer auch immer. Man muss einen Antrag stellen, das ist ganz wichtig. Also man geht nicht hin und sagt, hey, wollt ihr nicht die Karte haben, sondern diese sozialen Bewegungen oder diese Gruppierungen wenden sich an diese Uni Manaus und bitten um Unterstützung bei dieser Kartierung. Und in diesen Heften ist eben nicht nur eine Karte, sondern was ganz, ganz wichtig ist in diesen kollektiven Kartierungsprozessen, ist der Prozess des Kartierens. Und deswegen sind ganz viele Zitate in diesen Heften. Also in dem Heft wird nichts geschrieben von den Autoren, sondern die Menschen kommen einfach zu Wort, die an diesem Kartierungsprozess teilgenommen haben und malen oder eben sprechen aus, wie sie ihre Identität verstehen oder ihr Territorium definieren. Genau, in der Mitte der Karte findet sich dann eben, in der Mitte dieses Heftchen findet sich dann diese Karte, wo dann diese Symbole, die Leute selbst gemalt haben, abgedruckt werden. Wenn digitalisiert sozusagen und dann dort abgedruckt. Und was vielleicht auch nicht unwichtig ist, das ist alles, also dieser Prozess ist GPS-basiert, also die tun wirklich mit GPS ihr Territorium ablaufen, um eben auch sozusagen vor staatlichen Stellen ein Schriftstück zu haben. Was? Vorschlag? Ein Dokument, genau. Ein Dokument oder ein Schriftstück zu haben, mit dem sie sozusagen beweisen können, hey, das ist unser Territorium, uns gibt's, wir sind die und die Gruppe, wir heißen so und so und das ist unser Territorium. Und das ist ganz wichtig, also oft in Landkonflikten, auch eben in Amazonien, indigenen Bevölkerungsgruppen, die eben dann oft große Landkonflikte haben. Genau. Das war's erstmal von meiner Seite. Wenn ich das richtig sehe. Genau, das noch. Ja, sozusagen könnte man diese Form der Kartierung eben als Werkzeug für Emanzipation und auch Landrechte verstehen. Wie das in diesem Fall war. Upsala, jetzt bin ich hier schon drüber gesprungen. Und jetzt übergebe ich dem Fabian. Ich muss mir erst mal vorstellen, kann ich habe mich nicht vorgestellt, wie wir das ausgemacht haben. Also mich nochmal vorstellen. Ja, was? Eigentlich hat Severin ja schon das ganze Thema vorrangig eingeleitet mit so einem Überblick. Das waren wahrscheinlich ganz schön viele Karten. Jetzt kommen wir mal einfach zu zwei Beispielen aus der Praxis. Das eine aus Kolumbien, das andere daher hier gleich um die Ecke aus Tempelhof. Es gibt vielleicht viele Lateinamerika interessierte Menschen hier, aber nochmal so kurz zur Einordnung. Kolumbien im Norden Südamerikas, an der Grenze zu Panama, und das Ganze, die Workshops, die wir da durchgeführt haben, seht ihr da bei dieser einen Karte rechts oben hier rot nochmal hervorgehoben, das ist das Departamento Antioquia, was ihr hier nochmal groß seht, und da geht es dann vor allem um zwei Municipien, Argelia und San Francisco. Das Ganze sieht dann ungefähr so aus wie auf dem Foto, weil wir uns ja in der mittleren Andengebirgskette befinden. Und was jetzt hier schon mal wichtig ist, nochmal zu erläutern, nachdem wir viele Karten gesehen haben, dass der Kontext, in dem sowas durchgeführt wird, halt entscheidend ist. Und deswegen ist vielleicht auch ganz gut, wenn wir uns nochmal so ein paar praktische Beispiele angucken, weil es das die Möglichkeit gibt, auf so ein paar Aspekte hinzuweisen, die vielleicht bei so einem Rundumschlag nicht berücksichtigt werden können. Was findet hier statt? Hier gibt es eine Bauernorganisation, das ist die AKA, mit der zusammen haben wir diese Kartierung gemacht, und die Bauernorganisation arbeitet eben in diesen verschiedenen Municipien und dann in den unterschiedlichen Veredas, die wir vielleicht ins Deutsche als Weiler übersetzen könnten, und die insgesamt ist die soziopolitische Situation da relativ komplex, und die AKA definiert sich als linke Bauernorganisation, die jetzt vornehmlich zwei Schwierigkeiten hat, nämlich zum einen, dass der intern bewaffnete Konflikt die sozialen Strukturen der Bauernbewegung zerrissen hat und viele der Bauernfamilien, die vielleicht in den 80er, 90er Jahren noch eher kollektive Anbaumethoden oder auch Lebensweisen hatten, inzwischen sehr vereinzelt sind, weshalb da irgendwie als Stichwort individuelle Handlungsstrategien also aufgeführt sind und es nur noch ganz vereinzelt kollektives Arbeiten gibt. Das will die AKA wieder fördern. Sie will eigentlich so diese sozialen Netzwerke wieder aufbauen, weil mit einer Befriedung immer auch in Anführungszeichen der Region im Jahr 2005, als es sozusagen eine Militäroperation kombiniert mit, also wo es kolumbianische Militär in Kooperation mit Paramilitärs sozusagen die Region besetzt hat, ist jetzt der AKA auch wieder möglich ist, in diese Region hineinzugehen, weil eben diese in Anführungsstrichen Befriedung durchgesetzt wurde und man jetzt auch wieder mit den Kleinbauern zusammenarbeiten kann. Und die Schwierigkeit ist aber eben auch, dass durch die Befriedung andere neue Akteure in die Region vordringen, die es früher nicht gab. Nämlich, was Seguin auch für jetzt Argentinien und Chile schon erwähnt hat, Bergbau auf der einen Seite und Energie aus Wasserkraft. Und die konkrete Schwierigkeit hier besteht jetzt darin, dass ein großer Stausee gebildet werden soll, der tausende von Hektar Land der Kleinbauern flutet. Und dass aber grundsätzlich die Situation schon insofern relativ komplex ist, als dass das, was im Katasteramt festgehalten ist, wessen Ländereien das sind, in der Realität ja überhaupt nicht zutrifft. Weil es sozusagen einen legalen Rahmen gibt, übers Katasteramt festgelegt, wem die Ländereien gehören, aber es gibt ja auch eigentlich ganz viele soziale Ebenen, auf denen Leute und vor allem Kleinbauern die Ländereien verwalten bzw. auch verkaufen. Also ich würde zum Beispiel jetzt mit dir einen Landtitel unterschreiben, sagen, du verkaufst mir 1,5 Hektar, ich kriege dafür, was weiß ich, 1500 Euro und das kriegt das Katasteramt nicht mit. Das ist eine gängige Praxis in Kolumbien. Das heißt, die Kleinbauern bauen da auf ihren Ländereien an, für die sie laut Katasteramt sozusagen überhaupt gar keinen Privatgrund, also wie sagt man das, Privatbesitz ist eigentlich nicht deren Privatbesitz laut Katasteramt, und das heißt natürlich, wenn jetzt die Empresas Públicas de Medellin als die zuständige Firma, die jetzt diesen Stausee da einrichten will, sich gar nicht an die Kleinbauern wendet, sondern an die Leute, die im Katasteramt als solche festgehalten sind, um dann irgendwann diesen Stausee zu errichten, und die Kleinbauern sehen sich dann vertrieben, weil sie offiziell sozusagen gar nicht existieren. Das ist insofern schwierig, als durch diesen Kontext des bewaffneten Krieges die Kleinbauern eigentlich auch gerade nicht wirklich so ein kollektives Selbstverständnis haben, was ihnen die Möglichkeit gibt, ihre Stimme gemeinsam zu erheben. Das heißt, die AKA versucht eigentlich über diese kollektiven Partizipatierungsworkshops die Leute erstmal wieder zusammenzuholen und zu sagen, lasst uns gemeinsam irgendwie darüber nachdenken, was heißt es, hier in unserem Territorium zu leben, was ist für euch euer Territorium, und dass man das gemeinsam aufzeichnet. Aufzeichnen auch vor allem deswegen, weil es natürlich viele Leute gibt, die Analphabeten sind. Das heißt, die Möglichkeit, sich da schriftlich zu artikulieren, die gibt es jetzt erstmal nicht. Und ja, solche Kontexte werden entscheidend, wenn man dann sozusagen ins Feld geht und anfängt, mit den Leuten zu arbeiten. Ihr seht das hier nochmal, irgendwie genau wie Sebrin das auch kurz erwähnt hat, geht viel mit Symbolen, wird gearbeitet. Wieder oben links auf dem Foto wird nochmal so ein bisschen geguckt, wer baut was an und wie. Und das sind also die verschiedenen Kartierungsschritte, die da gemeinsam gemacht wurden, um dann quasi zu so einer Karte zu kommen, wo die Überlegung war, was wollen wir eigentlich perspektivisch mit dem Territorium machen, wo wir wohnen. Wie wollen wir wohnen, wie wollen wir das gestalten? Und das ist ganz interessant. Das ist insofern interessant, als dass es wir in unserem Alltag total viel als gegeben hinnehmen, was vielleicht in solchen Workshops dann überhaupt erst hochkommt, wenn man das anfängt, gemeinsam zu diskutieren, nämlich wie ich mir eigentlich meine Finca vorstelle, meinen Bauernhof, was ich da gerne hätte, welche anderen Wünsche es das noch gibt. Also so diese Karte zum Beispiel zeigt relativ deutlich, da sind ganz viele Facetten drin. Also ihr seht eigentlich im Hintergrund, da ist so ein Krokis von diesem Weiler eigentlich ursprünglich aufgezeichnet gewesen, weil die Überlegung war, lasst uns mal gemeinsam eine Karte entwerfen, wo wir als Gemeinschaft hinwollen. Und das ging gar nicht, weil sozusagen die sozialen und politischen Bedingungen da gerade noch gar nicht so sind, dass die Leute sich da derzeit als Kollektiv verstehen. Das heißt, irgendwie gerade vor allem die älteren Frauen haben erstmal nur ihre Finca aufgezeichnet mit dem, was sie da eigentlich gerne perspektivisch haben wollen. Und die Jugendlichen, die waren dann, die haben sich so ein bisschen abseits gestellt und haben dann angefangen, irgendwie die ganzen Häuser dort einzuzeichnen und zweistöckige Schulgebäude und große Verbindungsstraßen und alles solche Sachen. Und darüber haben wir es dann sozusagen schon auch geschafft, nochmal auch letztendlich so eine Gender-Perspektive reinzubringen, ne? Dass die Jugendlichen eigentlich eine ganz andere Perspektive haben als vielleicht die Älteren. Und das alles muss aber diskutiert werden und das ist auch gar nicht so selbstverständlich. Es ist auch gar nicht so einfach sozusagen in der Diskussion damit umzugehen. Beziehungsweise wenn das dann hier wie von Donja Luz erläutert wird, was sie sich da vorgestellt hatten, man dann irgendwie guckt, okay, wo gibt es denn jetzt hier erstmal einen gemeinsamen Nenner, was wir auch gemeinsam schaffen können. Weil wir können, ich meine, die AKA, das ist eine kleine Low-Budget-Basis-Organisation, die kann jetzt keine Verbindungsstraße bauen, damit die Bauern ihre Kochbananen besser absetzen können. Das ist eher unrealistisch, aber es ging dann schon so in Richtung von, welche neuen Produkte oder Produkte, die wir eigentlich schon lange anbauen, aber nicht vermarkten, welche neuen Vermarktungspraktiken können wir da eigentlich anwenden? Warum ist das so, dass wir nur Kaffee vermarkten und keine anderen Produkte? Und warum ist das so, dass wir eigentlich nur an Zwischenhändler vermarkten und nicht auch unter uns selber? Und so wurden dann irgendwie nochmal Sachen aufgegriffen und diskutiert, die relativ spannend waren. Nun waren die Konditionen, also die Bedingungen da einfach auch so, dass ja schon kollektives, kritisches Kartieren auch nochmal verschiedene Ansätze hat. Was jetzt Sebrin aufgezeigt hat, auch mit den Prozessen aus Brasilien, wenn das jetzt GPS-basiert ist, das machst du nicht an einem Tag so. Ne? Und von daher, also das sind Jahre der Zusammenarbeit mit den Leuten. Ich glaube, da gibt es irgendwie eine Reihe von Konditionen, die auch gegeben sein müssen. Also einmal muss ja erstmal so ein kollektives Verständnis schon auch nochmal da sein, damit man zu solchen komplexen Kartografieprozessen kommen kann. Es verlangt auch ein gewisses Wissen und wir haben jetzt hier zum Beispiel aufgrund dieser erschwerten Bedingungen eigentlich von den Leuten zum einen für so einen Workshop nur einen Tag Zeit gekriegt, weil Leute schon auch nicht die Möglichkeit haben, sich länger als einen Tag von der Arbeit rauszunehmen und zu sagen, gut, lasst uns mal gemeinsam daran arbeiten. Und die sozialen Strukturen gaben das auch nicht vor, andere Karten sozusagen mit den Leuten zu erarbeiten und vielleicht war unser Wissen mit denen, die wir da sozusagen reingegangen sind, auch noch nicht groß genug. Also es hätte jetzt zum Beispiel so ein nächster Schritt, den man gemeinsam mit den Leuten sich überlegen könnte, wäre, was ich nachher nochmal kurz erläutere, quasi Konfliktkarten zu erarbeiten oder Ressourcenkarten, beziehungsweise wir haben dann in einem anderen Teil auch nochmal eine GPS-basierte Variante angedacht und das könnte dann so aussehen, das ist die Finca von Ariel und Ariel hat gesagt, hey, irgendwie Fabi, guck mal, ich würde eigentlich mal gern hier meine Finca vermessen. Da haben wir gesagt, okay, wir laufen da mit dem GPS-Gerät mal lang Und dann haben wir das relativ simpel so dargestellt. Ihr seht dann irgendwie, ne, das sind die Umrisse und dann hier die unterschiedlichen, ja, großflächigen, in Anführungsstrichen. Das sind dann nur 2 Hektar und dann in Dunkelgrün zum Beispiel sind das dann irgendwie noch der Wald, den er da gepflanzt hat. Und solche Sachen werden dann wichtig, wenn man sich überlegt, ob man nicht einen längeren Prozess mit den Leuten in diesen Gerädern macht, der es dann sozusagen auch ermöglicht, verschiedene Finkers GPS-basiert aufzuzeichnen, beziehungsweise dass sie das eigentlich machen und man dann quasi so eine Art Gegenentwurf zu dem bisher existierenden Katasteramt hat. Also was man vielleicht so vorschlagen könnte als Katasteralternative, wo es sozusagen die Bauerngemeinden selber sind, die ihre Realität mit, also wirklich dann aber auch GPS-basiert aufzeigen. Und dann wäre sozusagen der nächste Schritt, inwieweit kann man das auch juristisch dann vor Gericht oder so wirklich als Werkzeug verwenden. Aber gut, das wäre jetzt eine politische Debatte, was jetzt gerade zu Landrechten in Kolumbien zu sagen wäre, und das würde wahrscheinlich zu weit gehen. Das einfach nur nochmal so ein bisschen als Unterteilung, was wir aus der Praxis mitnehmen, dass es da auch unterschiedliche Komplexitäten gibt, weil wir in diesem Handbuch, was wir hier sozusagen auch ausliegen haben und was wir jetzt kürzlich gedruckt haben, sagen wir eigentlich am Anfang, jeder kann kartieren. Und das ist eigentlich eher so gedacht, so als Mutmacher, und soll aber nicht bedeuten, dass das so lapidar ist nach dem Motto, jeder nimmt einen Bleistift und irgendwas kommt am Ende schon bei raus. Sicher, irgendwas kommt bei raus, aber es ist halt schon nochmal zu unterteilen, so eine Perspektivwerkstatt, wie wir das jetzt mit den Kleinbauern gemacht haben, das lässt sich an einem Tag durchführen. Das ist gut, aber das ist sozusagen nicht, es gibt da noch keine räumliche Orientierung. Wenn wir jetzt in so einem zweiten Schritt, ohne dass das jetzt sozusagen so einen linearen Ablauf hier darstellen soll, in so einem zweiten Schritt denken, dann wäre eine Konfliktkarte jetzt sowas, dass man auch mal guckt, welche anderen Akteure gibt es in der Region und welche Beziehungen existieren da. Sind die konfliktiv, sind die eher unterstützend, weil man irgendwie schon gucken muss, welche Alliierten hat man in so einer Region, da wenn es um Landrechte geht, geht es sofort um Macht, geht es sofort um Geld, um Einfluss, und dann wird es konfrontativ. Dann ist es total wichtig zu gucken, welche Netzwerke haben wir eigentlich und auf welche Akteure können wir uns sonst noch stützen. Vor allem in Kolumbien wäre das auf jeden Fall ein langer Prozess. Ich habe das da in einem ähnlichen Departamento gesehen, dass eine Gruppe von Leuten so diese zweite Variante hier in verschiedenen Weilern durchgeführt hat, und die haben 1,5 Jahre dafür gebraucht, sich mit den Leuten hinzusetzen, um am Ende eben so ein Dokument zu haben, wie hier Severin das gerade irgendwie auch einfach mal vorgestellt hat. Also das ist dann was anderes, als einfach mal einen Tag dahin zu gehen und zu sagen, lasst uns mal malen. Die zweite Sache, die wir vorstellen wollten, das ist hier zu Tempelhof. Also jetzt machen wir wieder den Sprung hier nach Berlin. Das Almende-Konto verwandelt Tempelhof in einen Garten. Jetzt wollen wir mit eurer Hilfe zu einer Plattform für alle Berliner Gärten heranwachsen. Das war so eine Einladung für ein Koordinierungstreffen vom Almende-Konto, die sich, wenn ich das jetzt quasi richtig zusammenfasse, muss ich aufpassen, weil es hier sozusagen Vertreter und Vertreterinnen gibt. Ich glaube, 2 Projekte haben. Zum einen haben sie auf dem Flughafen Tempelhof einen Gemeinschaftsgarten, wo man mitmachen kann und sozusagen urbane Landwirtschaft in die Praxis umsetzen. Zum anderen wollen sie aber auch so eine Anlaufstelle sein, um die verschiedenen Gemeinschaftsgärten, die es in Berlin gibt, so ein bisschen zu koordinieren, also dass sich alle treffen, um mal zu gucken, was kann man hier eigentlich perspektivisch in der Stadt noch machen. Und da gab es einen ersten Workshop zu, den seht ihr hier, da wurden sozusagen Vertreter und Vertreterinnen anderer Berliner Gemeinschaftsgärten eingeladen, und im Hintergrund seht ihr die Berlin-Karte, und es ging dann darum, mit verschiedenen Symbolen zu charakterisieren, womit ich meinen Garten eigentlich assoziiere, damit man auf der Karte da mal sehen könnte, okay, hier, das ist einfach nur ein Gemeinschaftsgarten, und dann gibt es aber auch schon spezifische Sachen, also entweder mit einer Bienenzucht oder die sind von Verkauf bedroht oder was auch immer. Und dieser Ansatz war dann schon einfach auch genauso, dass jeder Vertreter, jede Vertreterin nach vorne gelaufen ist, gezeigt hat, so, das hier ist unser Garten, und mit diesen Attributen identifizieren wir uns. Und im Endeffekt sah die Karte dann so aus und war sozusagen so ein erster Ansatz, sich einfach mal zu treffen und gegenseitig, dass da so ein Austausch stattfinden kann und man sich näher kennenlernt und Netzwerke entstehen. Der zweite Workshop war dann eher Almendekonto intern, das heißt die Leute, die in Tempelhof irgendwie auch so einen Garten haben, da gibt es halt einen Verteiler und da werden alle zu eingeladen und wer Lust hat, kommt halt. Und dann ging es darum, ihr seht, auf dem Tisch wurde schon von der Architektin dargestellt, welche unterschiedlichen Beete gibt es da am Tempelhof, und die Leute haben dann erstmal geguckt, welches von den Beeten ist ihres und was assoziieren sie damit, beziehungsweise was fällt ihnen auf, welche Merkmale, wo sind vielleicht Sitzgelegenheiten, wo fehlt noch was, gemeinsam sich sozusagen über sein 2x2 Meter Hochbeet oder wie groß das auch immer sein soll, sozusagen hinauszudenken und sich halt schon kollektiv da so ein bisschen zu verstehen. Und das war im Rahmen von so einem World Café, also insgesamt so einer partizipativen Methode, und dieser Kartografie-Workshop war nur ein Teil davon. Das heißt, man musste da auch nicht mitmachen, es haben da nicht alle Leute mitgemacht. Und auf dem rechten Bild seht ihr doch mal, dass Severin dann irgendwie die Ergebnisse dessen, was die Leute da zusammengetragen haben, vorgestellt hat. Und letztendlich sah die Karte dann so aus, nach, weiß nicht, 2 Stunden, glaube ich, ne, saßen wir da drum und alle Leute konnten da munter eigentlich das einzeichnen, was sie wollten, und sich da mal so ein bisschen ausdrücken und oder auch Luft ablassen. Und wir haben dann versucht, das quasi so ein bisschen, okay, aber es sah tatsächlich so aus. Also ne, wir hatten erstmal überhaupt Leere im Kopf, weil wir gedacht haben, wie schaffen wir das, was die Leute jetzt sozusagen da eingezeichnet haben, wie schaffen wir das irgendwie so ein bisschen thematisch zu sortieren oder irgendwie auch allen gerecht so ein bisschen nochmal umzusetzen und grafisch darzustellen. Und letztendlich sah das dann so aus, dass wir hier das Ganze dann irgendwie, Matze, das ist unser Chefkartograf, hat das dann nochmal wunderbar dargestellt, aufgezeichnet, digitalisiert und so weiter. Und ihr seht sozusagen an den Rändern, da sind so ein bisschen zum Almendekonto dargestellt oder auch überhaupt zu dem Garten, was es so ein bisschen für die wenigen Regeln, die es gibt, oder Regeln, naja gut, sagen wir mal, Verhaltenswünsche oder keine Ahnung, ne, was sozusagen um diesen Garten herum schon auch nochmal existiert. Und unten dann so ein paar Symbole von Sachen, die jetzt erstmal festgehalten wurden. Also wo wird eigentlich, wenn ihr seht, da zum Beispiel zu viel Mundraub, da sind das einfach Beete, wo Leute festgestellt haben, hey, meine Tomaten werden jedes Mal geklaut, das nervt mich einfach, solche Sachen, oder Vandalismus, dass da Beete zerstört werden. Es geht jetzt gar nicht darum, das sozusagen irgendwie einzuschachteln, aber dass sich Leute irgendwie schon so einer Problematik Ausdruck verleihen können und das dann... Jetzt habe ich unterbrochen. Ich würde sagen, genau, dieses World Café hatte eben mehrere Tische. Also ein World Café ist ja so eine partizipative Methode zur Evaluation des Gartenjahres, war das, wo sozusagen diese Gärtner und Gärtnerinnen alle eingeladen waren. Und an den Tischen wurde Verschiedenstes, sozusagen kam Verschiedenstes zur Sprache. Und die Karte ist sozusagen nicht nur Ergebnis des Garten, des Kartierungstisches, sondern da sind sozusagen all die anderen Tische auch eingeflossen. Also es gab dann verschiedene thematische Tische, zum Beispiel zur... Brauchen wir Regeln oder nicht? Oder einen Tisch zum Gärtnern, was sind unsere gärtnerischen Probleme? All diese verschiedenen Aspekte wurden sozusagen in diesen Tischen diskutiert, und das ist so ein bisschen der Versuch eines kartierten, eher visuellen Protokolls dieser Gartenjahr-Evaluierung auf dem Tempelhofer Feld. Genau. Ich glaube, das war es jetzt eigentlich auch schon. Genau. Das wäre jetzt quasi einfach nochmal... die Einladung, dass wir euch vielleicht dieses Handbuch, haben wir schon gehört, wäre eigentlich irgendwie zu groß gesagt, genau. Weil eigentlich ist das nur so eine kleine Broschüre. Das ist so ein bisschen der Versuch, das ist angelehnt an eine Broschüre von den Iconoclasistas, war ursprünglich erstmal nur ins Deutsch übersetzt worden, was da auf Spanisch stand. Wir haben das dann noch so ein bisschen weiterentwickelt, unsere eigenen Gedanken gemacht, und ist im Prinzip, gibt es da so ein paar, ja, so ein praktische Tipps dazu, wie man eigentlich partizipative Workshops, also zum Kartieren, durchführen könnte. Und uns war jetzt einfach in dem Vortrag nochmal wichtig, darauf einzugehen, also es klar zu machen, was verstehen wir unter diesem kollektiven kritischen Kartieren, worauf Severin eher so ein bisschen eingegangen ist, und schon auch nochmal irgendwie ganz klar die Grenzen auch von diesem Handbuch aufzuzeigen. Also ihr werdet darin jetzt keine Schritte finden, wie man GPS-Vermessungen macht und sozusagen jetzt wie bei dieser Broschüre zu Brasilien dann so ein Ergebnis habt, vielleicht nach einer Woche Arbeit oder so. Also ich glaube, wenn man diese Broschüre, wie wir sie hier gedruckt haben, liest und sich anguckt, dann glaube ich, ist es am Ende möglich, sich mit Leuten zu einem Thema, was einen jetzt gemeinsam interessiert, einfach mal zusammenzusetzen, vielleicht so eine Perspektivwerkstatt zu machen, vielleicht dann irgendwann in so einem weiteren Schritt auch nochmal, also mit Perspektivwerkstatt meine ich irgendwie, wir setzen uns mal zusammen zu einem Thema und machen uns Gedanken, was beschäftigt uns denn und wie kann man das grafisch darstellen, beziehungsweise inwieweit kann das, also dieses gemeinsame Kartieren uns eigentlich zu einem Ergebnis führen, was wir durch andere Methoden eben nicht erreichen. Und wir hatten, das war es eigentlich, ich wollte jetzt nur noch mal irgendwie hier kurz auf mögliche Themenschwerpunkte eingehen, weil es ja auch immer so ein bisschen schwierig ist, sich zu überlegen, naja, wie soll das denn jetzt aussehen? Also das Beispiel Gentrifizierungsprozesse hatten wir ja schon. Es gibt auch immer so eine klassische Überlegung von irgendwie Räume der Angst, sowas kann man auch wunderbar grafisch darstellen, ne? Also es ist davon nicht. Es ist jedenfalls erstmal die Möglichkeit, das gemeinsam zu diskutieren und zu sagen, okay, ich habe sicherlich ganz in verschiedenen Räumen ganz andere Empfindungen sozusagen als andere Menschen und insofern macht sowas einfach nochmal Sinn. Und wenn das dann sozusagen eine Methode ist, die darauf nicht anzuwenden ist, dann wäre das gut, wenn wir das gleich diskutieren würden. Vielen Dank.